Sonne sein. Hier wohnt der Professor, der mir mein Mädchen entwendete. Der sah, wie man mich schändete. Ich ging durch Pein, durch Schrecken und Furor, wie einen Härter anfassen, als ihm sein gelehrtes Schattendasein hieß voll Verachtung, ja ihm zu schein, und dann die Versklavte kühlen lassen. Wer ist, wer stört die Nachtruhe? Wieso war ich nicht auf dich gefasst, wie töricht? Was wollt ihr? Ziehen wir durch die Lande geschlagen, ohne Führung, ohne Rast, einen kranken Lumpen Diebesbande. Als ich den Namen dieser Stadt erfuhr, fiel mir ein, ihr seid hier zu Haus. So bleibst du hier, gehst bei uns ein. Oh nein, die Truppe ist schon voraus, ich muss hier nach, ich wollte hier nur den Meister sprechen, doch es muss nicht sein. Es kann nicht sein, gehst und reist der Furt nach Regensburg, es tagen kommt der Kurfürsten. Wie wohl stets umwehrt des Universums Wohlklang suchen. Möchte wissen, was einer dagegen fänd. Zu glauben an himmlische Buchhaltung, der Zufall ist, der die Welt regiert. Ihr gutes Leben schien es schafft, und alles Übel und Grauenhaft. Nur ihr taut in der Märchenordnung, die euch herumwirft mit Botschaft irgendeine Wettersippschaft. Wie der Zufall spielt, wirst du bald sehen. Man munkelt, Waldstein müsse gehen, dann sitzt ihr mit eurer Harmonie hier. Kein Kaiser hilft euch und kein Fürst. Gib doch den Heeres, der ist auf, damit du wieder ein guter Mensch wirst. War ich je und willst, dass ich desertier, später vielleicht. Ich hab vorher einzugreifen in des Schicksals Lauf. Du machst den Zufall schwer. Mit etwas Nachdruck lässt er sich bessern, was ich dir sagte, hörst du ungern? Wer als ich sagen kann, tut mir's weh. Sie erwarten mich von der Stadt. Ade. Thank you. herrscht neue Glaube überall. Der römische Bertrand sein Sieg hat permettiert, das man restituiert, erdrognes, erzogenes Tier, welcher Größ und Macht. Sein eines Messer hundertfalt, als was er Gutes macht. Ungewiss ist, was er sagt. Doch wer ist unter euch, wer irgendwo der so erhabene Planung wagt? In euren Reichen wird keiner froh. Dem Großen opfert man den Kleinen hin, und Völker werden umgemäht für einzelner Ruhm und Gewinn. Was noch zu grob und forsch in seinem Plan, das bringt man leicht in ruhigere Bahn. Von alle Feindschaft, die mir droht, von welchen Ketzerei, macht ihr mir die gerügste Not, seid auf meiner Partei. Wenn ich heut willig bin, helft ihr mir später hin. Gern wüsst ich, was schließlich sich draus ergeben wird. Wir sind das Ungeheuer los, nichts weiter uns jetzt schiert. Könnte ich mich hörbar machen, dass es mir nun an Kraft und Laut gebricht. Nicht vernehmen könnt ihr den Schwachen, und könntet ihr, so wolltet ihr, ich wusste es und kam doch hier auf lahmen Pferd in Kälte krank, bis ich kraftlos, bewusstlos umsank. Was trieb dich von meiner Liebsten Abschied zu nehmen, wegzuschweifen mir und mir? Schult mein Zug Forschung statt wohl als Vorwand, oh, und war doch nur das reine, klare Lied irdischer Wohlklangs einmal zu hören. In meiner Seele hab ich's nie gekannt, so trieb mich's dort, es aufzustören, wo es nicht war, und ungläubig zu fliehen, wo es im Ernsten bei den meinen vertraut, sich mir zu bieten schien. Groß sollte es erklingen, nicht im Kleinen, und ich half selbst dem Hochverrat dafür. Ungenügsam sucht ich mit Neugier zu sehen, ob die geahnte Harmonie zur Tat gebracht, zur Regel werden könnt. Was ich seit Lebens nie an mir erfuhr, erbarmen verlangt nach geistlichem Rat. Seit es nicht er sich ausgeschlossen hat, von dem, was wir als wahr erkannt, hat euch in falsche Dogmen verrannt. Profeiget man euch das Abendmahl, ohne dass ihr Besserung gezeigt. Freilich ist gute Christenpflicht zu linden des nächsten Seelenqual. Und ich selber bin stets geneigt zu handeln, in samaritischem Sinn. Seh ich als Hüter der wahren Doktrin, wir glauben noch erforschen nicht, eine Weiche vom Heilspfad, den die Kirche uns vorgedacht hat. Nehmt eure Sünde nicht mit ins Grab, der Glaube, wie er von Wittenberg kam, war doch gespeurig, so schwört ihm ab und glaubt, dass man ihn Augsburg haben nahm. So leicht macht man's euch, hebt die Hand, zeigt nach oben. Freilich winkt Rettung von droben, ihm, der unser Lehrer vertraut. Ihr widerruft nicht, geht wohl gar so weit zwischen uns und Rom, Ausgleich zu fordern. Lasst euch endlich euren Zweifel beiseit, bleibt unserem Bekenntnis nicht mehr fern. In ihm kennen wir keine Wahl zwischen Christus und Belial. Misto ist noch des Todes Lockgesang, so hoff ich auf des Himmels Wohlklang. Mentos eramtelos, überhüte dabei mein eigenes Maß. Des Klanges, den ich nie erspäht. Corporis umbra jazet, der sich vergeblich erhoben hat. Das wichtigste Wort am End, das man als Wahrheit tief in Arst erkennt. Thank you. was kannst du denn übersehen von deinem umflorten Orbe? Steig auf zu uns, das Größere zu verstehen. Wenn ein Schäublein ich sich fühlen darf, als jenes leuchtes frühes Kind, es uns voll Jubel zeigen auswarf, ist es nicht. Was ist das denn? Thank you.